Radio Köln 107,1. Jeremy Days und Brand New Toy. Sie ist mein neues Spielzeug. Ja, und man kann sie an der Tankstelle wieder aufpumpen. Hallo, hier ist die Elbe-Show bei Radio Köln. Wow, wow, wow. Wow. Genau. Dieses verkorkste Intro gehört. Man möchte manchmal, wenn alles aufeinander läuft, möchte man einfach im Erdboden versinken. So eine Art Falltür. Ja, aber wenn ihr meint, wir sind die einzigen Deppen im Radio, hört euch mal an, was so bei der ARD ab und zu passiert. Und auch manchmal das rechte Augenmaß überstrapaziert und sei deswegen aus dem Verzehr. Leute, es geht nicht. Verlängert nochmal die Leitung. Es ist so ein Scheiß. Es ist so ein Scheiß heute. Bitte schneiden. Richterin Volkerts, die das Urteil mit unterzeichnet hat, wollte keine Stellung beziehen. Dr. Müller war ebenfalls nicht zu erreichen. Ebenso wie Dr. Richter. Jetzt langt's aus, vorbei, mir reicht's so. Neu, neu, neu im Frühling. 100% die beste Musik. Das ist mehr Abwechslung. Technology. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get Milo oder Milo oder wie auch immer. IO Technology. Ah, es klang so ein bisschen wie die Red Hot Chili Peppers, oder? Yeah! Nicht so laut, ich hab Kopfweh. Ja, klang's, Eyo. 13:21 Uhr, hier ist die Elvis Show bei Radio Kölsch. Es geschah vor vielen Jahren am gleichen Tag. Ihr werdet es nicht glauben, 1380 an diesem Tag. Und zum ersten Mal in Europa. Boah. Da heißt Gunpowder auf Deutsch, Schwarzpulver benutzt, ja. Und zwar in Italien. What? Die Venezier, heißen die Venezier, haben gegen die Genuesen, also Leute aus Genua, gekämpft. Und da zum ersten Mal gemacht, das waren die ersten Terroristen. Ja. Am gleichen Tag auch, oh, das ist wichtig, David Crosby, vor dem haben wir eine schöne Nummer, heißt Hero. David Crosby wird an diesem Tag, vor vielen Jahren, nämlich 1982, verhaftet. Und zwar war eine Polizeikontrolle. Sein Leben lief aus dem Ruder. Also, man muss das so sagen. David Crosby hat begonnen bei den Birds. Da war er sehr berühmt schon. Ja. Und dann irgendwann haben sie ihn da rausgeschmissen. War der größte Fehler aller Zeiten, glaube ich. Ja. Für ihn ist es gut gelaufen, für die Birds nicht so toll. Dann kam Crosby, Stills, Nash. Und da war David Crosby eine der tragenden Figuren. Waren ja nur drei, ja. Musste jeder mal volle Pulle geben. Und es war eine der erfolgreichsten Vokalgruppen aller Zeiten überhaupt. Die haben verkauft ohne Ende. Und da plötzlich lief sein Leben aus dem Ruder, weil er hat gefreebased. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber man, glaube ich, auf einem Löffel erhitzt man Kokain und raucht es durch die Nase. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehr gefährlich und wurde immer schlimmer und alles verloren. Und dann haben sie ihn erwischt mit Drogen und einer Knarre auf dem Highway und unerlaubter Waffenbesitz und dann war er schon vorbestraft und zack, kam ein Jahr in den Knast. Und da hat er geschrieben in seinem Buch, es dauerte 6 Monate, bis er das erste Ei gekriegt hat, wieder zum Essen. 6 Monate. Wollen wir ja vorstellen. 6 Monate. Da hat's doch Bernd T. Wag bei uns sehr gut, oder? Also, muss ich ja sagen. Der darf schon nach 3 Tagen wieder raus, oder? Bernd T. Wag übrigens. Das ruft von Uschi Glas. Wie ist denn, wie sie den im Knast nennen? Uschi. Geil, oder? Uschi? Da vorne liegt ein Stück Seife. Zurück zu David Crosby. Ich will nicht veralbern hier, ja? Und David Crosby ist nach einem Jahr wieder freigekommen und nach einem halben Jahr das erste Ei. Und seither hat er dann sein Leben etwas geändert. Hat nicht viel geändert, aber wenigstens mal diese Drogen weggelassen. Das hat ihm die Leber gekostet, Lebertransplantation. Und ich glaube, wenn er nicht gestorben ist, dann singt er heute noch. Zusammen mit Phil Collins, der ihm damals geholfen hat, aus diesem Tief wieder rauszukommen. Dieses wunderbare Lied, Phil Collins an der Stimme und an den Drums. Es heißt Hero. 9 Millionen Fahrräder in Peking und sie liebt ihn, bis sie stirbt. Ja, wenn nicht vorher die Luft aus dem Reifen geht. Das kann natürlich passieren. 9 Millionen Fahrräder, das bedeutet 18 Millionen Schläuche und 18 Millionen Ventile. Ja, das muss man mal genau, wer das nachgezählt hat, würde ich meinen, oh, da, Mann, was hast du gemacht? Das Plastik hier abgegangen. Alles geht, löst sich hier auf bei uns. Die müssen technisch mal was überarbeiten. An so Tagen, wo alles schief geht, da komme ich mir vor, wie dieser Student, der Medizinstudent, ja, der eine Zangengeburt simulieren muss, ja, an einer Plastikmumu, da ist nichts passiert, ja, Plastikbaby. Aber alle stehen drumherum, der Professor auch, ja, und zieht und macht. Und er weiß nach 10 Minuten, das ist nicht gut gelaufen. Und dann schaut er nach oben, denkt, und dann sagt der Professor, naja, guter Mann, wenn Sie jetzt noch mit der Zange den Vater erschlagen, dann haben Sie die ganze Familie ausgerottet. Wenn ich das Lied höre, habe ich das dringende Verlangen, in die Fußgängerzone zu gehen mit meiner Panflöte. Ein bisschen Geld zu verdienen. Ich würde es auch barfuß machen, aber es ist einfach zu kalt noch in Deutschland. Das ist doch... Hoffentlich kommt der Frühling. Heute Nacht müsste er kommen, weil er hat ja eine Stunde weniger Zeit. Nee, mehr Zeit, oder? Ich krieg das nicht. Soll ich dir erklären? Erklär mir mal. Also. Ja, die Fische kommen nach draußen. Ich weiß. Ja, wunderbar, da habe ich es mir gemerkt. Die Fische kommen nach draußen, lieber Frühling. Du hast eine Stunde länger Zeit, also mach hinne. Verstehst du? Weniger? Ja. Man nimmt uns eine Stunde weg. Wenn man die Uhr vorstellt, dann heißt das ja, dass eine Stunde weniger übrig bleibt. Aber das ist wärmer und dann weiß das der Frühling. Ach so, ja, natürlich. Das ist einfach zu kompliziert für mich. Ich schalte um, ja. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Voll! Und wir sagen euch, was wir heute alles noch machen, ja. Wir haben heute einen wunderbaren Preis. Wir verlosen eine DNA-Analyse nach Wahl aus Bayern. Nein, wir haben einen schönen Veranstaltungshinweis für euch. Wenn ihr ein Fan von Paul Carrack seid oder eine Fanin, eine finnische Fanin, ja. Wie geht's eigentlich der Frau der Finnin in Berlin? Ist sie immer noch am Flughafen und schläft da? Wohl schon, oder? Ich habe nicht mit ihr gesprochen in letzter Zeit. Schade eigentlich, ja. Sieht aber nicht schlecht aus. Für jemanden, der einen Dachschaden hat, eigentlich prima. Paul Carrack spielt nämlich am 30.03. Das ist, wann ist das? Heute ist der 28. Montag. 30. Hat 31 Tage der März. 30 Tage hat November, April, Juni und September. Alle anderen 31, 28, ein allein. Also wie viele jetzt? 31. Versteht ihr, was diese Frau hier redet? Ich glaube, sie nimmt Drogen oder sowas. Wie soll das auch in die Fußgängerzone gehen und freebasen? Na, Paul Carrack spielt am 30.03. in Bonn im Brückenforum. Kennen wir das Brückenforum? Jawohl! Yeah! Ich war da schon mal, vor ausverkauftem Haus gespielt. Ja. Es war aber freier Eintritt, insofern war, okay, ja, man kann nicht alle gewinnen. Ja. Ja, genau. Und dann haben wir auch noch einen anderen Veranstaltungshinweis und danach spielen wir dann die neue Single von Paul Carrack. Also um 20 Uhr beginnt's im Brückenforum. Ich mach das, weil er ein Freund von mir ist, sonst mache ich sowas nicht, ja. Und für einen Freund kann man sowas schon mal machen. Und da habe ich noch einen Freund, der eine Veranstaltung hat hier. Und noch einmal, dass es Sie hinweisen auf das fränkische Kabarett-Duo Babette und Auguste. Die sind ja am kommenden Sonntag um 20 Uhr in Nesselwang im Pfarrheim St. Andreas zu Gast. Diese zwei unterfränkischen Urgewichse. Und 46 Minuten, das ist der Sound von Paul Carrack und No Doubt About It. Am 30.03. in Bonn im Bürgerforum ist er. Oh, wir haben ihn sogar fast live hier. Paul Carrack mit Elmi on Radio Köln, 107,1. Und jetzt musst du sagen, 107,1 geteilt durch 4 ist die Wurzel aus 19. Was? Summer Sunshine. Die Chorus. Verhältnismäßig oft kommen die. Irgendjemand bei Radio Kölsch muss die sehr mögen. Ja. Wahrscheinlich heißt sie Claudia. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Ja, keine Ahnung. Das ist ja das Schöne, wenn man eine Radioshow macht. Da kann man das spielen, was man will. Und wenn ihr eine habt, dann spielt ihr, was ihr wollt. Ich muss ja nicht unbedingt zuhören. Halt. Entschuldigung, das war jetzt nicht so. Das kam jetzt anders rüber, wie ich das. Ach, das ist aber. Habt ihr gewusst, um das Thema mal unauffällig zu ändern, dass 1930 an diesem Tag, das ist jetzt also gerade mal 79 Jahre her, habe ich richtig gerechnet? Ja. Yeah! Da wird Konstantinopel umbenannt. In welche Stadt? Konstantinopel wird was? Istanbul. Sehr schön, jawohl, aufgepasst. Weißt du, was mir immer Freude macht in Köln? Dass ich mit intelligenten Menschen zusammenarbeiten kann. Nicht nur hier im Funk, sondern auch die Hörer draußen sind richtig toll. Deswegen mache ich das Rätsel heute auch richtig verzwickt. Aber das kommt erst später. Jetzt erstmal das hier. Aus dem Jahr 1987, Mel and Kim und Respectable. Und so klang Mel und Kim, vor allem Mel, eine dreckige Lache gehabt, ist er leider gestorben, ja? So klang die live. No, it's useless, especially Mel. I'll put my hands on, shall we? Da steckt ein. Und die konnten aber auch ad lib so im Studio, also wenn sie völlig unvorbereitet was singen, die waren aber auf dem Punkt. Oh yes, I'm leaving now, I've had enough. Striking all yourself. And I know that you've been seeing her next door. Don't tell me, baby, cause I heard it all before. Cause, baby, I can see through your mind. Lustige Mädels, schaut, eine schon sehr früh gestorben, waren sehr hübsch und sehr talentiert und ist hier größter Hit. Respectable, Mal und Kim in der Elmi Show bei Radio Köln. Nach den Nachrichten wunderbares Rätsel und viel mehr hier bei uns in der Elmi Show. Radio Köln 107,1 Wetter. Ja, die nächste Nacht ist kürzer als viele denken. Sie gehen mit einer Schraube ins Bett und wachen mit einer Mutter auf. So, ja, es ist durchwachsen, das Wetter. Eigentlich gar nichts für den Frühling. 9 Grad, ziemlich trübe. Morgen sind die Aussichten auch nicht viel besser. Reden wir nicht drüber, schwamm drüber. Radio Köln 107,1 Verkehr. Wir melden's, wenn's passiert. Wenn ich ihn hätte, ich sehe ihn gar nicht mehr. Oh, vielleicht helfe ich dir kurz. Aber wenn Sie mir unter die Arme greifen würden, Frau Verbunden. Na gut. Machen Sie sich bitte frei. A1 Köln-Dortmund zwischen Burscheid und Remscheid. 14 Kilometer Stau, Igitt. Halten Sie durch, wir sind bei Ihnen. A3 Frankfurt-Oberhausen zwischen Kreuz Köln-Ost und Mülheim. 3 Kilometer. Und A3 Frankfurt-Oberhausen zwischen Kreuz Köln-Ost und Mülheim. Instandhaltungsarbeiten. Die Fahrbahn ist auf 2 Fahrstreifen eingeengt. Staus sind die Folge. Ansonsten nichts zu melden. Gute Fahrt. Hast du Igitt gesagt, weil ich hier nackt stehe oder weil der Stau so lang war? Das kannst du halten, wie du willst. Such dir was aus. Okay. Ich weiß schon. Radio Köln 107,1. Die Elmi Show. Ja. Potzeraff und los geht's. Ui, ui, ui, ui. An jedem Samstagmittag kommt bei uns die Elmi Show. Man hört sie mal im Auto, im Bett und auf dem Klo. Doch eines darfst du niemals, schalt nie dein Radio ab. Sonst hauen wir dir aufs Maul und schrauben dir die Felgen ab. Jawohl, die Show, die für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde. Live in Farbe bei Radio Köln 107,1 und wir schalten direkt um live in unser Studio. Frage 2. Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A. Ihrer Frau oder B? John Parr und St. Elmys Fire. Das ist die Musik zur Show und so muss es auch sein. Hey, um 14 Uhr und 10 Minuten Teil 2. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Sepp Herberger. Deutscher Fußballtrainer kennt keiner mehr, weil die Generation lebt ja gar nicht mehr. Nur noch ich bin übrig geblieben. Ich sag nur eins, 1954. Der Geist von Spiez. Oder Bern. War's Bern oder Spiez? Nee, der Geist von Spiez war's, oder? Irgendein Geist halt. 53? 54. 54, hallo. 54 waren wir Weltmeister. Weiß ich auch nicht besser. Das war der Geist von Spiez. Und das war 54 gegen Ungarn haben wir gewonnen. 3-2. Rahn müsste schießen. Rahn schießt. Kennt keiner mehr, ja? Alle haben es vergessen. Oh, übrigens, habe ich gesehen, Jopi Hester spielt jetzt Gott. Es hat das endlich geschafft. Da war ein guter Kerl, der Gott. Jopi. Pass auf, was du sagst. Was redest du da, ja? Wer hat noch Geburtstag? Das muss ich jetzt buchstabieren. Ich wusste, dass er Geburtstag hat und ich hab's nicht vergessen. Nur kurzfristig. War mein Kurzzeitgedächtnis. Ist ja auch nicht mehr das, was man früher war, ja? Cheryl James hat Geburtstag. Er spielt in Salt and Pepper mit. Salt and Pepper haben wir was später, oder? Ja. Ja, die haben so ein schönes Ding gehabt. Was haben die gehabt? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about cellulitis and you. Da habe ich gelesen übrigens. In Großbritannien machen sie einen neuen Busen aus Oberschenkeln. Das ist doch gut. Das ist geil, das erste Mops und Zellulite. Entschuldigung, ich wollte es nicht so, das wollte ich eigentlich sagen, das ist ganz anderes. Milan Williams oder Milan Williams, je nachdem, wo man wohnt, ja. Er war Keyboarder bei der Gruppe The Commodores. Was haben die Commodores 1954 gespielt in Bern? Hä? Was haben sie gespielt? Das schönste Lied, was die Commodores je gemacht haben. You're once, twice, three times a lady. Du bist dreimal Frau. Also eine Transe kann's nicht sein. Okay? Hier sind sie. Ach Gott. Die schmeißen mir raus. Und wieder einen Shop weg. Oh, der Lionel Richie zieht nach Berlin um. Er sucht eine Wohnung. Wenn ihr eine habt, 3 Zimmer, Küche, Bad. Ja, nett. Shanice, I love your smile. Ja? Nicht so eine dreckige Lache wie Mel. Beide aber nett. Ja? Shanice, ich glaube, sie war mal ein Model. Ja? Toll aussehen, tolle Kurven gehabt. Oder hat sie immer noch, wahrscheinlich, wenn sie noch lebt. Ja? Außer hätte man mehrere Oberschenkel machen können. Oh, habt ihr das gelesen? Da gibt es in Ägypten einen Riesenaufruhr bei den Menschen, die Handys haben, wegen einer sogenannten Killer-SMS. Und immer wenn die kommt, die SMS, und man sie liest, ist es schon zu spät. Dann kriegt man einen Schlaganfall, Gehirnblutungen oder sofortigen Tod. Ja? Leute glauben dran. Es gibt nicht nur Idioten bei uns, es gibt auch da welche, ja. Unvorstellbar, ja. Und dann die Regierung musste die Leute beruhigen. Alles nur Müll. Leute glauben an alles. Das ist unvorstellbar, weil es ist nicht zu fassen. Ach, Killer-SMS. Und dann haben wir auch hier, Moment. Ah, da komm, ich krieg auch gerade eine Mail. Also, hier. Gut. Ja. Moment, offen machen. Wenn Sie das lesen, werden Sie Ihre Stimme verlieren. So ein Scheiß, das fängt das bei uns auch schon an. Ja, glaub doch nicht dran, der... Da fehlt nur noch am Ende, dass er sich erschießt. Moment, das ist depressiv, immer mehr. Und immer weniger am Klavier und so. Und dann fertig, aus, Ende, Schluss. Hier ist die Amy Show übrigens. Und es ist manchmal schwer zu erklären, wenn man was ausdrücken will, wo die Stimmung so irgendwie beschreibt. Zum Beispiel bei Deutschland sucht das Topmodel. Da hat mir die Claudia was gegeben. Annemarie ist wohl eine von den Models. Ich gucke mir das nicht an. Es ist Superstar. Ach, Superstar ist das. Annemarie ist die blonde Zicke von Superstar. Beides gucke ich mir nicht an. Es gibt gewisse Dinge in einem gewissen Alter, das ist das Schöne am Alter, das muss man sich nicht mehr antun. Ja? Und das ist absoluter Müll. Dann habe ich leider heute kein Foto für dich. Leider nicht. Ich brauche aber kein Foto von dir. Aber die wollte ja auch was erklären. Ich glaube, sie kam ganz gut über die Runden. Das war wie so ein, wie soll ich denn sagen, das war wirklich wie so ganz komisch. Also es war so unerwartet. Ja, Applaus. Dass sie den Satz überhaupt zu Ende gebracht hat, das spricht doch schon für sie. Ja, wie blond ist sie? Relativ blond. Ziemlich. Ja? Ziemlich blond, ja, gut. Oh, wir dürfen nicht so blonde sagen, wir haben eine vorne sitzen. Sonst gibt das Stress, ja. Okay. Und jetzt drehen wir euer Hirn durch die Mangel. Ja, wir drehen euer Hirn durch die Mangel, dass das Knie schlottert, ja. Boah. Doro kann euch dann helfen, denn die hat ein Ersatzknie. Böse, böse, böse. Geht's eigentlich besser? Humpelt sie noch oder so? Kriegt sie auch mal einen Mann? Trotz ihrer Behinderung? Sie reitet auf einem Besen. Sie kriegt dann auch solche Pickel und solche Barthaare? Sehr schön. Was haben wir denn überhaupt für einen Preis? Ich lasse mich mal überraschen. Ich weiß es ja gar nicht. Was möchtest ist halt? Du es jetzt wissen? Darf ich es dir jetzt endlich zeigen hier? Ja, die DNA-Analyse haben wir auf jeden Fall. Das Phantom von Heilbronn. Kommt aus Bayern. Ja, mal, ich bin's gewesen. Ich hab mein Finger da um Botte steht, hin habe ich den Kopf. Das. Jetzt sag her, komm, was gibt's? Also, rechte oder linke Hand? Linke Hand. Gut. Zwei Tickets für das Heimspiel des 1. FC Köln gegen Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen. Ja, sehr schön, wunderbar. Zwei Tickets. Und in der anderen Hand, was hast du da für morgen? Komm, lass raus. Nix wahrscheinlich. Mich ein bisschen bestechen, bis ich das verrate. Gut, zwei Tickets. Allerdings, heute ist es schwer und nur Leute, die sich mit Oldies auskennen, haben eine Chance. Und Leute, die rückwärts denken können. Davon gibt's ja einige bei uns in Deutschland. Hey, übrigens, habe ich nicht vorausgesagt, vor wie viel, 3-4 Monaten, dass die Krise schlimmer wird, als wir dachten? Ja? Habe ich nicht gesagt? Kannst du dich noch erinnern, als ich gesagt habe, Merkel neben Steinbrück, wenn die rauslassen, dass da Geld fehlt, ist da noch viel mehr dahinter? Wollte ich nur mal gesagt haben, ja? Elmi hat immer recht. Ja, egal. Ja. Ein Oldie aus den 60ern und das ist das Rückwärts. Bitte, was ist das Vorwärts? Sie müssen nur umdrehen. Habt ihr schon zwei Tickets? Ja. Ja, das war Russe. Das war Dimitriv. Und der hat, ja, jetzt müsst ihr nur noch anrufen. 951-9999. Sagen, hallo Doro, ich weiß was. Ja, 951-9999. Wer ist es? Was ist es? Eins von beiden würde mir schon reichen, ja. Weil so leicht ist es wirklich nicht. Aber wir wollen ja auch die Tickets ein bisschen wertig machen, oder? Ja. Ja, genau. So machen wir das. Also, drück das nächste Lied ab, Yusuf. Die Sugar Babes und Too Lost in You. Ich habe mich in dir verloren. Vermutlich, weil du relativ dick bist, ja. Hier ist die Elmi Show bei Radio Kölsch. Es ist 14.35 Uhr und wir haben eine talentierte Person am Telefon. Hallo Jutta, grüß dich. Hallo Elmi. Oh, aus welchem Stadtviertel klingst du so fröhlich? Aus der Innenstadt. Mitten in Köln. Jawohl, da hast du es nicht so weit, um die Tickets abzuholen. Das ist schön. Du klingst so, als ob schon Frühling wäre. Ja, geht so. Ja, doch, hier ist Sonne, ja, doch. Ist nicht wahr. Ja. Du hast die? Mann. Habt ihr die nicht im Mediapark? Doch, doch, nee. Hier ist auch so ein bisschen. Ja, Moment. Ja, ist gut, wenn man guten Willen hat. Ja, wir gucken natürlich immer auf diese graue Wand von gegenüber. Deswegen ist das ein bisschen wahrscheinlich blöder als bei dir. Jutta, was war denn die Lösung? Ich habe gehört, Cat Stevens mit Moonshadow. Das habe ich, glaube ich, auch gehört. Kurschatten, da, da. Oh, das war die kurze Fassung. Ja, richtig. Applaus, Jutta. Schön gemacht. Da musste man aber schon ganz genau ein großer Fan sein, um das zu kennen, oder? Ja. Moon Shadow. Wir haben immer Kurschatten gesungen damals, ja, als es rauskam. Schönes Liedchen. Das sind die Evergreens. Die vergehen nie irgendwie. Freust du dich über zwei Tickets fürs Fußballspiel? Ja, natürlich, oder? Total. Und wen nimmst du mit? Vielleicht meine Schwester. Oh ja, vielleicht mal deine Schwester. Das wäre nicht schön. Bring deine Schwester mit, dann sind wir schon zu dritt. Heißt doch immer. Jutta, ich bedanke mich vielmals fürs Mitmachen. Kannst auch gleich bei uns vorbeikommen oder wann immer es dir passt, ja? Ja, ich hatte schon mal Kinotickets gewonnen, muss ich sagen, und da wollte ich die abholen, da war kein Mensch da. Das war sehr schwierig, die zu kriegen. Musstest du das jetzt gerade sagen? Komm nicht nachts, wir regeln das gleich. Wir kriegen eine neue Chefin nächste Woche und jetzt hast du gesagt, bei uns klappt nichts. Jetzt habe ich gar nicht. Ach so, dann ist gut, da war noch der alte Chef da, das ist okay. Jutta, unterhalte dich mal kurz noch mit der Claudia, dann könnt ihr da mal unter Frauen was ausmachen, verstehst du? Da brauchen die Männer gar nicht zuhören. Mach's gut, tschüss, mein Liebes. Ciao, ciao. Ach so, ich muss ja hier drücken. Heute ist ein Scheißtag, alles geschieht. Ich werde da wahnsinnig, ich hänge mich auf. Ach, Mann. Ruhig, Brauner. Ja. Ist alles gut. Alles dabei, Querflöte und alles, was man so braucht, um einen Hit zu schreiben. Madonna und Beautiful Stranger. Hier ist der Elmi Show bei Radio Köln, 107,1. Und da habe ich was Schönes gelesen. Die Briten, ja, also Engländer und der Rest da, die stehen 169 Tage ihres Lebens in der Schlange. Ja, warten Sie. To make the queue heißt das, ja. Stand in the queue. 169 Tage. Ich weiß auch, wo sie vor der Schlange stehen. Vor Tattoo-Studios. Ja. Gibt ja fast keinen Engländer mehr, der nicht tattooed ist. Ja. Ich weiß nicht, das wäre mir zu schmerzhaft. Habt ihr gesehen, Bernd Tewerk, auch der Sohn von Muschi Glas, hat auch überall Tattoos. Was Lateinisches draufgeschrieben, das kann die gar nicht entziffern. Ja, muss er wahrscheinlich den anderen Knackis erklären. Was heißt denn hier? Carpe diem. Ja. Das ist ein Teppich. Macht doch nichts draus, Jungs. Und er hat gesagt, er ändert sich. Sein Leben, die paar Tage im Knast. Das stimmt. Ich hatte mal einen Kumpel, der kam aus der Seen in den Knast. Ja. Nur zwei Tage, bis er dann eine Kaution gezahlt hat. Ja. Er hat gesagt, die zwei Tage haben ihm gereicht für den Rest des Lebens. Da geht schon ziemlich finster zu. Aber gut, was soll's. Wir machen was Schöneres hier. Und zwar schätze ich mal, dass wir... Was machen wir? Wir machen das hier. Die Eintagsfliege. Sauer. Kurz bevor es Frühling wird, zack, haben wir noch eine erledigt hier. Die Eintagsfliege ist genau heute 25 Jahre alt. Nicht die, die singt, sondern nur die Eintagsfliege selber, ja. Die singt, ist ein bisschen älter. Tracy Ullman heißt sie. Und sie hat mal von sich behauptet, einen Ton kann ich nicht halten, aber ich habe jede Menge Spaß dabei. Das ist toll. Sie war auch, glaube ich, weniger Sängerin. Sie war mehr eigentlich eine bessere Schauspielerin oder Entertainerin. Varieté und so. Also das hat ihr Spaß gemacht. Und sie hatte eine eigene Show in den USA, die Tracy Ullman Show. Und was hat sie gewonnen? 5 Emmys. 5 Emmys! Da ist einer schon manchmal, wären sie froh, wenn sie ihn hätten, ja. Und wo hat sie noch mitgespielt irgendwie? Bei Ellie McBeal. Weil Ellie sie McBeal. Psychiaterin. Super, super Rolle. Das würde ich auch mal gern spielen, Psychiater oder einer auf der Liga. Verstehst du? Das würde mir, glaube ich, gut liegen. Naja, ich warte auf Angebote. Auf jeden Fall 5 Emmys. Und ihre Eintagsfliege war aber trotzdem ein Hit. Kam auf Nummer 8, glaube ich, in den USA. In England sogar noch ein bisschen besser. Am 8. April, das ist auch fast genau 25 Jahre her, war das zu hören im Radio. Tracy Ullman und They Don't Know. Tracy Ullman und They Don't Know. War doch ganz ordentlich gesungen, finde ich. Ja. Und das war's auch schon wieder in der Elmi-Show. Oh, heute war's viele Pannen hier. Hättet ihr mal sehen sollen, wie wir rotiert haben hier. Aber wir waren nicht die Einzigen. Der hat auch Probleme hier. Einem Tischchen, das Läppische. Mit einem Tischchen, das Läppische. Mit einem. Ja, scheiße. Mit seinem Lieblingsstück, einem Tischchen. Tischchen. Mit. Ja. Mit seinem Lieblingsstück, einem Tischchen. Scheiße. Mit seinem Lieblingsstück, einem Tischchen, das. Mit seinem Lieblingsstück, einem Tischchen, das Läppische. Scheiße. Ja, der häufige Gebrauch dieses Wort Scheiße sollte man einfach vermeiden. Das bringt einen durcheinander, ja. Es gibt ja noch andere Zungenbrecher hier. Frau Babonis hat einen schön gehabt. Wie hieß der nochmal? Das freche Früchtchen von Frechen? Frisst? Nee, trinkt. Trinkt. Frische Milch aus einem Fläschchen. Also das freche Früchtchen aus Frechen trinkt frische Milch aus einem Fläschchen. Richtig. Ja, ist doch cool. Ist gar nicht schlimm. Da würde man doch am liebsten sagen... Wow, wow, wow. Wow. Genau. Die Zeit haben wir nicht mehr, denn die Show ist fertig. Dankeschön fürs Zuhören. Morgen gleiche Zeit, gleiche Show. Radio Köln 107,1 und danke fürs Zuhören. Tschüss. Bye, bye.